Wenn du ins Straucheln kommst, stellt sich heraus, wer dein Freund ist und wer nicht, wer zu dir hält. In solcher Zeit merkst du sehr schnell, wer dir den Rücken stärkt und wer dir in denselben fällt. Immer wird dich irgendwer um irgendwas beneiden, nicht jeder, der dir auf die Schulter klopft, kann dich gut leiden. Die Messer sind schon längst gesetzt. In fetten Zeiten sind die Messer längst gewetzt. Wenn sich die Spreu vom Weizen trennt, bist du erschrocken, wie wenig übrig bleibt. Wie viel der Wind mit sich trägt, wie viel die Lebenszeit zu Staub zerreibt. Immer wird dich irgendwer um irgendwas beneiden, nicht jeder, der dir auf die Schulter klopft, kann dich gut leiden. Die Messer sind schon längst gewetzt in fetten Zeiten. Sind die Messer längst gewetzt? Ich habe kein Rezept fürs Freunde finden. Bei dem Palaver um uns her hört man den falschen Ton nicht raus. Es bleibt ein Risiko, doch ohne Freunde ist mir kalt und leer wäre mein Haus. Wird dich irgendwer um irgendwas beneiden, nicht jeder, der dir auf die Schulter klopft, kann dich gut leiden. Die Messer sind schon längst gewetzt in fetten Zeiten, sind die Messer längst gewetzt.